Non-Stop Radio. Volle Kanne, auch musikalisch. Ich habe jede Menge neue Songs heute, Nachtschwärmer. Wir haben wieder jede Stunde mindestens ein Gewinnspiel. Meine Studiogäste hier. Al? Rat mal, was heute im Schulladen war. Das wollen wir jetzt gar nicht wissen, Al, ehrlich gesagt. Ha? Hey, warte. Ihr habt gesagt, ich kann in der Sendung meine Schuhe verkaufen. Das wurde mir versprochen. Ich hab's letztes Mal schon gesagt, Al. Hier ist kein Schulladen. Kelly, sag's dem Vater. Daddy, das kannst du doch nicht auf dir sitzen lassen. Jetzt hilft sie noch zu ihrem Vater. Das darf wohl nicht wahr sein. Stellt euch mal vor, ja. Ha, ich bin Bud Bundy. Der affengeilste Mann der Welt. Ich bin Kelly Bundy. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Peggy Bundy. Keine falschen Gedanken wegen dem Eheringe bedeutet mir überhaupt nichts. Ganz frisch aus der CD-Presse. Thank you. Zwischenzeitlich 22 Uhr und 17. Irgendwie riecht hier nach Parfüm, nach Schwärmer. Was ist denn da los? Ah, Kelly, gehst du aus? Der ewig währende Duft von Ode macht sie alle scharf. Heute muss Freitag sein, Kerl, denn wenn es Samstag wäre, wäre es der Duft der gynäkologischen Station. Oh je, Bart, es ist Ausgehabend. Solltest du nicht oben französische Küsse üben mit deiner ausgestopften Schildkröte? Sind wir gereizt? Ist deine Verabredung vielleicht nicht das Einzige, was sich verspätet? Das wollen wir nicht hoffen, ne? Ein Lied geht um die Welt. Ein Lied, das euch gefällt. Radio Regenbogen. Jawohl, jawohl, jawohl. Disco Sensation. New Disco Play. Disco Play. So, das hätten wir. Schwabikowski. Pfoten weg von der Fernbedienung, gleich geht's weiter. Nicht stolpern, Leute. Jetzt kommt die Werbung. Jetzt kommen die Termine von Charlie 2000. Heute Abend in Oberhausen. Und zwar das Oberhausen südlich von La. Da gibt es ja verschiedene. Da grüße ich jetzt schon mal hin. Und morgen Samstag, 7. Juni zum einen Stadthalle Indingen am Kaiserstuhl. Musikzirkus Clownhaus Speyer-Parkstadt. Dann im Elsass zweimal, und zwar in Westhofen bei Straßburg und in Hochfilden bei Hagenau. Blick euch gleich auf nächste Woche, Freitag der 13. ist nächste Woche. Zevelstein bei Bad Teinach, das wird Roms Nähe von Kalf im Festzelt. Dann in Gündlingen, Kaiserstuhl, Festhalle. Und Sausenheim. Zwischen Ludwigshafen, Kaiserslautern ist das, bei Grünstadt, Sausenheim, Festhalle. Auf jeden Fall, morgen geht's rund. Dieser Samstag ist pures Adrenalin. Charlie 2000 on the road. Für Nachtschwärmer. Pausenlos. Samstag Adrenalin. This is the Mobile Roadshow. Am Abend. Am Freitag. Charlie 2000. Ein Freund, ein guter Freund. Das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund, bleib immer Freund. Und wenn die ganze Welt zusammenfällt. Ein Freund, ein guter Freund. Das ist der größte Schatz, den es gibt. Mein Freund. Charlie, Charlie, Charlie, Charlie, Charlie. Ein Wahnsinns-Powerplay. Willkommen in der dritten Dimension. Beamen Sie sich mit nach Hirn. Wirbelwind, dance-aktive Substanzen. Konzentrierte Hitcard von Charlie. 2000. Maxi Dance Sensation. Alles Trends in Town. Jetzt ist gleich Zeit für was, hä? Bist du fertig? Hast du die Griffe bereit? 1, 2, 3. Und dann der Overkill. Hey, es stinkt langweilig hier. Ich will jetzt ein bisschen Spaß haben. Was ist hier eigentlich los? Schluss mit Langeweile. Mach mit beim Gewinnspiel. Anrufen, gewinnen und los. Ja, ich bin schwer dafür. Genau, wir suchen 5 Interpreten. Vielleicht gewinnen wir jetzt mal, Charlie. Klar, Charlie. Charlie, klar mache ich Charlie. Dankeschön. Auf geht's. Like you are my brother.

quiero puta. Wer kann sich den Song noch erinnern, Nachschub, wa? Der ist neu rausgekommen. Mit mehr Bass drauf. Man hört's gleich. Voll rein. In der Leitung stecken, aber nur eine kommt durch. Jetzt gerade, und zwar die Ramona aus Mörlenbach im Odenwald. Ja, stimmt das? Also Michael Jackson, also Michael Jackson, ja. Aerosmith, UB40, Tina Turner und Billy Joy. Ja! Eine CD! Mamma mia, let me go! Erster Gewinner für heute. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Attacke! Und Action! 21 Uhr und 47. Hier geht's ins Wochenende. Und das sage ich jetzt noch eins. Hallo Blondies! Dobe Witze-Ecke! Haben wir gleich den ersten Fall. Man sieht immer mehr weibliche Polizisten. Da gibt es auch Blondies. Nach dem, habt ihr schon gesehen? Jetzt hat sich der Zufall zugetragen, dass zwei weibliche Polizisten Streife gefahren sind. Ja? Und wie sie so fahren, fahren sie gegen einen Baum. Meint die eine, ey, so schnell waren wir noch nie im Unfallort. Gehört nicht gerade zu den augenfälligsten Fähigkeiten der Blondinen. Und deshalb rät ihr der entnervte Trainer nach der 22. Übungsstunde, Fräulein Sabine. Sie dürfen den Schläger nicht halten wie ein Regenschirm. Stellen Sie sich so einfach so hin, als sei das der Penis Ihres Freundes. Das scheint ihr einzuleuchten. Sabine holt aus, trifft den Ball und schlägt ihn über 130 Meter genau ins Loch. Sensationell, jubelt der Golflehrer. Und jetzt nehmen Sie den Schläger aus dem Mund und versuchen Sie es mal mit den Händen. Okay. Das ist wieder die Härte hier. Hier geht's ins Wochenende. Radio. Die explosive Minute. Ja, wer faxen möchte, oh, das habe ich ganz vergessen zu sagen, aber die eingefleischten Nachtschwärmer kennen die Nummer schon auswendig. 0621 33 75 266. 0621 33 75 266. Das ist aber nur die Faxnummer. So, Kelly, die Oberblondin, hat endlich Hausarrest heute wieder am Freitag. Das ist aber schön, dass du hier bist, ne? Oh Gott, ist das so, an einem Freitagabend zu Hause zu sein? Ja, so ist es, Kelly. Aber du hast ja deinen Freund hierher bestellt. Der kommt überhaupt? Er kommt sicher. Da bin ich mir nicht so sicher, Kelly. Also ich weiß nicht genau. Weil er vielleicht Angst vor deinem Papi hat, oder? Ich kannte Jungs, die sind auf dem Bauch aus brennenden Autowracks gekrochen, um mit mir auszugehen. Strahlende Aussicht. In the sun. Ein starkes Programm. Und alle drehen auf. Hey, ihr Pfeifen, euch fehlt der Schwung. Hier auf Maximum, auf Maximum. One, two, three, together. Samba. Anwärterschaft auf den Sommerhit. Macht schon mal. Berliner, Berlini. So, wir ziehen uns zurück hier. Jetzt kommen gleich die Nachrichten. Komm. Nein, nicht die Nachrichten. Doch. Schuhnachrichten. Ach was. Schuhnachrichten ist das offizielle Mitteilungsblatt der gesamten Schuhbranche. Aber nicht hier, Earl. Und das Tittenmagazin. Gratis. Ich möchte aus dieser Folterkammer raus. Heute ist Freitag. Ich möchte nach Hause. Attention. Also bleibt dran, Leute. Ach, mach doch die Klappe zu. Und jetzt? Das Wetter von hier. In der Nacht vereinzelt Wärmegewitter. Die Tiefstemperaturen liegen zwischen 18 und 14 Grad. Morgen scheint nach vereinzelten Frühnebel meist die Sonne. Nachmittags und abends jedoch erneut Wärmegewitter. Aber nur stellenweise. Die Höchsttemperaturen steigen im Rheintal auf 27 bis 31, im Schwarzwald auf 23 Grad und die weiteren Aussichten Sonntag und Montag weiterhin sommerlich warm mit einzelnen gewittrigen Schauern. Was in der Welt passiert und hier interessiert jetzt. Radio Regenbogen 101,1 Nachrichten. Um 23 Uhr. Radio. Am Abend. Am Freitag. Charlie 2000. Hallo Nachtschwärmer. Und jetzt die schlechten Nachrichten. Ja, und hier ist er, euer Donnerhammer, eure echt ätzende Röhre. Darf ich vorstellen?

Ich meine, einer ist ja immer hier bei mir freitags im Studio, der größte Damenschuhverkäufer aller Zeiten. Herr, freust dich drauf, das ist ja immer ein tolles Teamwork hier. Wir alle wissen, wozu das führt. Was hast du gesagt, was hast du jetzt vor? Ich mache einen Telefonberatungsservice auf. Ja, das war toll. Wer anruft, muss $2 zahlen, bloß um mit mir zu reden. Und ich weiß, was du denkst. Das wird wieder so eine Art Sexnotruf, aber nein, das ist eine Sache, von der ich was verstehe. Schatz, niemand ist so dumm und ruft einen Schuhnotdienst an. Ah ja? Naja, jeder in der Schule hat gesagt, niemand wäre so dumm, die große Rothaarige zu heiraten. Aber einer hat's gemacht. Ja, nämlich du, Al. Jetzt machen wir ein kleines Special. Michael Jackson, Spezial, nur für Nachtschwärmer. In the news today from the Strange and Weird Fact File, singer Michael Jackson sleeps in an oxygen chamber. The singer says that the hyperbaric chamber has the benefits of reversing the aging process. Has made an offer of Starke Wochenende. Radio von hier, Radio BB, Radio Regenbogen. Echten Bomben-Sound hier. Das ist aber gut. Jetzt wird's heiß, Amigo. Power, Fun, Action. Neuvorstellung. Da blitzt es in den Boxen. Neuvorstellung. Disco-Dip. Schau mal, das sind alles brandneue Sachen. Die gibt's eigentlich noch gar nicht. Und wenn Charlie 2000 on the road ist, haben wir ja alle dabei immer. Oh. Diese Woche sind wieder so viel rausgekommen, dass ich praktisch eigentlich nur noch neue bringen könnte. Aber das machen wir nicht. So, jetzt, oh, ich habe so viel Faxe bekommen. Christian Bock aus St. Leon Roth. Ich wollte fragen, einen Gruß ausrichten können seiner Clique, ja? Katja, Nadine, Silvia, Frank, Uwe und Benjamin. Liebe Grüße an Nicole und seine Freundin. Absender Christian. Naturellement, klar. So, hallo Charlie, viele Grüße von den Nimburger Spatzen. Grüße an Dominik, Dina, Stefanie, Desiree, Jessica, Daniel, Christine, Daniela, Matthias, Gregor, Jägermeister, Dieter und unsere 24-Stunden-Tankstelle. Kann ich nicht lesen. Ritzer, die Nimburger Zeltler, Absender. Immer ist unsere Faxnummer 0621 33 75 266. Ich heiße Nicole und komme aus Viernheim und möchte meinen Freund Manuel grüßen, der zurzeit in Rastatt sitzt, und möchte ihm sagen, dass ich ihn liebe. Ciao, macht's gut, eure treue Zuhörerin. Ich hoffe, dass du es mir vorliest. Es ist wichtig. Natürlich, ganz klar. Ich, Manuel aus Muttenz in der Schweiz, grüße den Nachtschreiber besonders Dussel, Gerbi und den Lemi. So. Bongo Gerd. Das lese ich nachher vor. Ich grüße, wer ist das? Übrigens Patrick aus Önsbach. Ich grüße Alex, dessen Nähe von Aachen. Schrempi, Vicky, Sophia Bernhard, Olli Terome, Sabrina und die ganze 8B vom Gymnasium Aachen. Yo! Heute strahlende Aussicht. Fun in the Sun. Fun in the Sun. Dieser Samstag ist pures Adrenalin. Charlie 2000 on the road. Pausenlos. Samstag Adrenalin Tour. This is the Mobile Road Show. Du hast den richtigen. Ich sag dir es, du hast absolut den richtigen. Wirklich den richtigen Sender eingestellt. I'm verdammt harten Ritt ein verdammt gutes Programm. 23 Uhr und genau 32 Minuten. Radio. Am Abend. Radio. Am Freitag. Radio Regenbogen. Charlie 2000. Und jetzt. Gut, alle Mithörer mal herhören. Es ist mir wieder soweit. Um Sendezeit zu finden. Um dumme Fragen zu stellen. Nein. Mach mit beim Gewinnspiel. Anrufen, gewinnen. Und gewinnen Sie einen unserer Preise, Sie Glückspilz. Und schon geht's los. Ja, jetzt kann es losgehen, Freunde. Wir suchen jetzt wieder fünf Interpreten aus dem Zusammenschnitt, der jetzt gleich kommt. Die heiße Nummer 01388000. Macht mit! Und ganz nebenbei grüße ich alle Nachtschwärmer, die sich schon rausgewagt haben. Draußen am Lagerfeuer oder an den Stränden am Baggersee, überall im Freien. Auch grüße ich die Nachtschwärmer, die im Stau stehen zurzeit. Sind wir bereit? Ja. Und jetzt wird gespielt. 1, 2, 3. Los geht's, Leute, es ist soweit. Ladies und Gentlemen, das Spiel geht los. Der Gewinner erhält alles. Fire. Auch ganz neu. Tierisch gute neue Sachen sind gekommen. So, 23.46 Uhr. Oh, meine Leitung. Das solltet ihr sehen. Die glühen wirklich echt. Bernd aus Ladenburg, grüß dich. Hallo. Bist du auch so ein richtiger Nachtschwärmer? Absolut. Toll. Wie zeichnet sich ein richtiger Nachtschwärmer aus? Er ist um die Zeit noch wach und wird auch die nächsten 3 Stunden wach sein. Und ganz genau. So, und jetzt noch 5 von der Britten, bitte. Okay, das wäre Rockset. Ja. Genesis. 2. Prinzen. 3. U96. 4. Und Snap. 5! Bernd, das ist ein Gewinn für dich. Bleib dran. Hey, hey, hey, hey! Hier ist Wille Wahnsinn, das fängt sogar das Frühstück ein, dann tut denn das Büro. Hey. Auf den Single-Charts ist sie gestiegen auf Platz 2. Bei den Dance-Charts liegt sie zurück, müsste aber eigentlich ganz oben liegen. Ihr wisst nicht, von wem ich rede? Hier kommt sie! 7 Minuten. Der absolute Hammer. Ecke. Sonic Empire. So, hallo Blondis, 23 Uhr, 53 in wenigen Sekunden. Also, was gibt's denn Neues in der Blondinenfront? Warum gehen Blondinen beim Haarewaschen unter der Dusche im Kreis herum? Antwort: Weil auf dem Shampoo Wash and Go steht. Nein. Das artet wieder aus, habe ich schon gesehen. Zwei Blondinen spielen Tennis. Hast du die Regel im Kopf? Fragt die eine. Sagt die andere: Wieso? Habe ich Nasenbluten? Also ehrlich, jetzt geht's wieder los hier. Oder was haben wir denn hier? Was ist der Unterschied zwischen einer Frau und einer Dose, zwischen einer Blondine, pardon, und einer Dose Schappi? Ich wage es kaum zu sagen, in Schappi ist mehr Hirn drin. Es ist nur Spaß. Außerdem ist es nur gemeint für die Kelly, ja? Das ist ganz klein. Das ist alles nur gemünzt für meine liebe Kelly. Gell, Kelly, sag was. Irgendwie stinkt mir das langsam. Ja, aber das macht mir nichts aus. Aber alles hat angefangen damit, Adam fragte den lieben Gott: Warum hast du die Eva blond und so schön gemacht? Damit sie dir gefällt. Und warum hast du sie so dumm gemacht? Antwort: Damit sie dich nimmt. Das ist die Lösung aller Probleme. Danke, lieber Gott. Fette Beute. Gleich nach den Nachrichten. Yeah! Wir übergeben uns in der Sendezentrale. Radio Regenbogen 101,1. Um 0 Uhr. Radio. Am Abend. Radio. Am Freitag. Radio Regenbogen. Charlie 2000. Hier ist der liebe Charlie. Der schlimmste Name, den ich je gehört habe. Wunder! Der Mann ist unmusikalisch, hat keine Manieren und bei Frauen nichts als Pech. Okay. Ist doch krass, ne? Oh Gott, den nicht bitte. 100 years from now, where cities exist in space. Jetzt heißt Achtung, Aufnahme zu Hause noch einmal. Jetzt kommt nämlich Ayla, Atlantis Tower Remix. Today. In thrilling IMAX 3D. In voller Länge. 5. International Space Station. Scheduled to begin. Das Schema Spezial. Achtung, Aufnahme. Das habe ich nicht gewusst, Bibi. Ja, doll. Endlich wieder auf Handkäse Hörspielkassette. Die neue Abenteuer von Benjamin Bembel und Bibi Blaubock. Spannende Geschichte für Kinder ab 3 Wochen. Aber Benjamin, du darfst doch nicht den Stecker aus dem Opa seine Atmungsmaschine ziehen. Entschuldigung, Bibi, das war ein Versehen. Benjamin Bembel und Bibi Blaubock, die putzige Hesse. Jetzt auf Handkäse Hörspielkassette. Ganz neu, Benjamin und der Appleboy aus dem All. Bibi lässt den Rock herunde, Bibi Blaubock trifft Lia Wör und Benjamin macht auf die Blinge. Aber Benjamin, du darfst doch nicht einfach Atomrakete zünden. Entschuldigung, Bibi, Mahnfehler. Schon mal, ich freue mich richtig, wie so viel Fax, wie ich heute wieder bekomme. Das ist ja wieder nicht normal. So, ich fange jetzt mal hier an. Mama mia, das ist spitze. 0 Uhr und 17. Hoi, Nachtschwärmer, ich Sascha aus Rheinfelden grüße euch. Und natürlich gleich ab und zu Blondinenwitz. Was macht eine Blondine, wenn sie in der Wüste eine Schlange sieht? Antwort, sie stellt sich hinten an. Grüßt Patrick und Nicole Neumeier, Gary Bleier, Luana und die Firma Schmiedle. Wünsche ich No Doubt, den Remix, den Disco-Remix. Sascha Vera. Hi Charlie, Waldhorn Vorbach. Hey, hallo ins Murtal. Also eine Sehnenscheidentzündung hat sie oder er, Claudia, und ist zu Hause, würde ich jetzt, müsste sein. Was soll man dann schon machen? Ja, genau. Ich möchte ganz herzlich Annika grüßen, herzlich auch Wendy. Das ist aber ganz schlecht zu lesen, Radio Regenbogen hören und so weiter und so weiter. Ja, den kenne ich schon. Okay. Mein Name ist Hendrik und komme aus Dobel, liegt bei Bad Herrenalb. Ich habe dir ein paar Blondinenwitze, alles klar. Dann werden gegrüßt Olle, Texas Ranger, den Bruder Joe, Bauarbeiter Christian, Daniel, Kopf, Rudi, Manuel, Knaudel, Alex, Dennis, Christoph. Nächstes Fax aus Böblingen, Toni M. Es grüßt die Toni M. an Blondinwitz draufgeschrieben. Ja, den bringen wir später. Wir sind Simon und Arnold, Ogi, Voller oder Knoller aus Basel. Wir grüßen alle Schweizer, den Paul Bob, der krank ist, und die Kelly. Hey Kelly, du wirst gegrüßt. Nächstes Fax, Pierre aus Reutlingen. Ich grüße, mit diesem Fax grüße ich alle Nachtschwärmer, insbesondere meine Eltern, meinen Freund Steffen Hofer, der endlich seinen Führerschein geschafft hat. Meine Kollegin sind Freunde der 3. Bereitschaftspolizeiabteilung Biberach an der Riss. Und uns. Danke. Nächstes Fax, die Computerscheune aus Waldorf grüßt alle Kunden und Freunde, natürlich auch das Radio Regenbogen-Team. Tschüss, Thomas. Das ist G. Daniel to Ada. Yes! Komm, jetzt machen wir weiter, jetzt bin ich schon dran. Sven aus Schönach grüßt seine Freundin Kim, die gerade im Top 10 ist. Du lässt die allein weg? Na was denn? Den Song gab es auch schon mal, wie Tikiro vor ein paar Jahren. Der ist jetzt wieder neu geremixt worden. Jens, vielleicht erkennt ihr noch. Ich grüße meine ganze Clique und vor allem meine besten Freundinnen Katja, Saskia und Nadine. Ciao. Und wer denn? Die Tina aus Pfaffenrod. Das ist in der Nähe von Karlsruhe. Genau, das sind wir nämlich am 21.06. in Pfaffenrod in der Festhalle. Around the World. Von Daft Punk. Ja, ganz klar, ist er Pflicht. Nächstes Fax. Wir sind 5 Mädchen, in Klammer Doris, Andrea, Carla, Daniela und Patricia aus Leutwil im Aargau in der Schweiz. Da wir jeden Freitag bei Andrea übernachten und einen Sinn, könnten wir auch mal grüßen, natürlich. Hey, da ist ja mal eine mächtige Party im Gang dann, ha? Wir grüßen unsere Klasse 4b der Bezirksschule Hallwil und natürlich alle Lehrer. Außer Daniela sind wir blond, aber und machen Blondinen mit nichts. Das ist ja wunderbar. So, nächsten Schuss machen wir nachher. Sage. Wir danken Familie Lauser. Ich wünsche mir den Song meines Sohnes Sascha. Klammer DJ Phantasma, welcome to the club. Grüße auch nach Darmsbach. Ja, was sage ich dazu? Auf Wunsch wird gehext. Oh, yeah. Yeah. Everybody. Everybody. I mean everybody. North and south, east and west. DJ Phantasma, der ganz neue. Hey, hallo. Ran an die Waffeln. Größer, satter, lecker. Servus. Super gut. Dieser Samstag ist pures Adrenalin. Genau, noch einmal. Heute Samstagabend geht's rund. Pausenlos. Samstag Adrenalin pur. Hey, geil! Und zwar zum einen Stanley 2000 unterwegs in der Stadthalle in Indingen, das ist im Kaiserstuhl. Also Richtung Freiburg, von hier aus gesehen. Und in Musikzirkus Clownhaus, das ist bei Speyer. Industriegebiet Parkstadt, unbedingt nachher mal wieder dahin fahren. Parkstadt, sind so weiße große Schilder, immer in diese Richtung und das ist so etwa 5 Kilometer außerhalb. Und es sind 3 Zirkuszelte mit riesen Räumlichkeiten. So ähnlich wie früher mal in Mannheim, da war auch mal so ein Disco-Zirkus. Vielleicht kann sich da einer mal noch erinnern, so ähnlich. Nur viel besser, Strandkörbe und alle mehrere Themen, ja? Und dann noch im Elsass. Zum einen Westhofen bei Straßburg und zum anderen Hochfelden bei Hagenau. Nächsten Freitag, 13. Freitag, der 13. Erl, da bin ich gespannt, was da auf mich zukommt mit dir. Sabelstein, das ist bei Bad Teinau, wiederum bei Kalf in der Nähe. Nächsten Freitag. Und nächsten Samstag, Gündlingen, Kaiserstuhl und Sausenheim, in der Nähe von Grünstein. This is the Mobile Road Show. 0 Uhr und 32 Minuten. Hier ist euer Kuschelsender. Küsse unterm Regenbogen, die bringen Glück. Ja, ja, ja. Dann bist du nicht. Küsse unterm Regenbogen. Oh, oh, oh. Küsse unterm Regenbogen sind dein Geschick. Und das wird immer so sein. Okay. Alles startklar für die nächste Runde. Jeder Mann auf seinen Posten. Es geht los. Jetzt kommt unser Gewinnspiel. Dann noch viel Spaß, Leute. Mach doch einfach mit. Attacke! Macht mit und gewinnt. Und jetzt wird's spannend, Nachschwärmer. Jetzt haben wir nur deutsche Songs. Also deutsche, deutsch gesungene Songs. Jetzt bin ich mal echt gespannt. Wir suchen 5 Interpreten. Macht mit! 0138 8000. 0138 8000. Unglaublich, du bist wieder da. Darf ich vorstellen, Charlie? Ist das die Möglichkeit? Wow, that's crazy. Da geht die Post ab. Schnallen Sie sich an. Action total bei Radio Regenbogen. Live und exklusiv. Da krieg ich eine Gänsehaut und ein Fußball. We'll be right back. 1953, spitzenmäßig der Song, übrigens, das ist auch ganz neu. Ja, wo bin ich jetzt hier gelandet? In Oberotterbach? Kim, grüß dich. Hallo. Wo ist Oberotterbach? In der Pfalz, bei Bad Bergzabern. Aha. Das liegt bei Landau. Mhm. Und dort die nächste größere Stadt ist, glaube ich, Holz. Wunderbar. So, jetzt Kim, lass mal hören. 5 Interpreten. Also ganz sicher bin ich mal nicht, aber Kraftwerk. 1. Selig. 2. Reinhard Fendrich. 3. Peter Maffay. Nein. Nesho Pur. Nein. Oh ne, dann mit deutsch Interpreter habe ich es nicht so. Leider, schade. Ja. Mach nichts, Hauptsache mitmachen ist alles. Kim, tschüss. Tschüss. Jetzt bin ich in Speyer gelandet. Nicole, habe ich es richtig verstanden? Ja, richtig. Ja, so, 5 Interpreten. Ja, also Reinhard Fendrich hat er ja schon gesagt. 1. Doppelschuld. 2. Fuchs. 3. Marius Müller-Westerhagen. 4. Und Grönemeyer. 5! Ja! Nicole, richtig, bleib dran! Wir haben einen Gewinner! Genau! Super! Alle anderen legen auf! Da, da, da, da. Dankeschön fürs Mitmachen! Wir wollen euch raushelfen aus eurer absolut uncoolen Situation. Jetzt beginnt das Leben! 100% mehr Spaß! Achtung! Spitzenmäßig. Okay, L. Krieg ich den Vereinigten Bandi ruf? Genau, kannst du ab. Freitagabend. Durchgeknallter Turbospaß. Oh, gut. Der geballte Angriff auf die Lachmuskeln. Das denke ich auch. Das total ausgeflippte. Katie, yo! Von Just. So, dann schauen wir mal, wir haben gleich wieder volle Stunde. Da geht's wieder in die Wetter-Nachrichten- und Verkehrsredaktion. Und dann hören wir uns wieder. L, wir gehen zurück. Wir gehen jetzt in Warteposition, hä? Jetzt kommen nämlich Nachrichten. Das ist es, so komme ich in die Schuhnachrichten. Ja, du kommst nicht in die Nachrichten. Außer du stürzt dich hier vom Fernsehturm. Dann könnte ich dir einen kleinen Bericht garantieren, hä, Herr, oder? Ich bin ein wenig besorgt, deinetwegen. Du siehst erschöpft aus. Was? Wie? Haben diese Falten eigentlich schon heute Morgen in deinem Gesicht? Sei nicht frech. Das bricht mir das Herz. Du siehst wie 100 aus. Werd nicht frech, er. Jetzt schläfst du dich tüchtig aus und wenn du wieder aufwachst, siehst du keinen Tag älter aus als meine Großmutter. Das zahle ich dir zurück. Willkommen wieder. Ich hoffe, Sie haben die gleiche Meinung von dieser Sendung wie unser Mitarbeiter Axel Schweiß. Das ist ja der Hammer. Das Wetter von hier. In der Nacht vereinzelt Wärmegewitter, Tiefstemperaturen zwischen 18 und 14 Grad. Am Tage nach vereinzeltem Frühnebel scheint meist die Sonne. Erst nachmittags und abends können sich vereinzelte Wärmegewitter entwickeln. Die Höchsttemperaturen im Rheintal 27 bis 31 Grad, im Schwarzwald um 23 Grad. Die weiteren Aussichten: Sonntag und Montag weiterhin sommerlich warm mit einzelnen gewittrigen Schauern. Was in der Welt passiert und hier interessiert, jetzt. Radio Regenbogen 101,1 Nachrichten. Um 1 Uhr. Es ist soweit. Sie ist da. Die Sendung, die keiner hören will. Das schlechteste Ausfälle. Flops. Peinlichkeit. Entschuldigung. Das schlechteste. Die Sendung mit miesen Preisen, lausiger Musik und einem erbärmlichen Moderator. Charlie. Das schlechteste. Echt. L, komm, mach du noch eine Ansage dazu. In dieser Charlie 2000 Show bin ich dabei. Mein Gott, wie tief muss ich gesunken sein? L, du bist hart am Abgrund. Hört mal, ich kann nicht verstehen, wieso ihr diese Sendung einschaltet. Jetzt hast du Krieg. Heute strahlende Aussicht. Jetzt kommt die Nummer 1 der Dance Charts. Und zwar Sash Ecuador, Number One, auf Jazz Charts. We'll be right back. Das ist allerdings jetzt nicht so ganz richtig, ist das Original. Ne? Da haben wir irgendeinen so einen Remix drin. L, da habe ich mich verhaut, oder? Tu irgendwas! Ah, schon zu spät. Du legst mich auch dauernd ab, du Schuhverkäufer hier. Ich werde ihn jetzt hier einfach vor die Tür setzen. Ja, Al, wie gefällt dir das? Jetzt reicht's aber, mach Platz. Achtung, Nachtschwärmer, hier ist Al Bundy. Ein Schuhverkäufer übernimmt jetzt die Sendung. Das wünsche ich mir schon immer. Und es heißt wieder Aufnahme gleich. Und zwar bringe ich jetzt dann in voller Länge Nachtschwimmer Shame und Spoon. Featuring Bloodguard. Ja? Ihr kennt das, habe ich schon ab und zu gebracht. Ich weiß es, ihr macht die ganzen Plattenläden verrückt. Und die finden das nicht. Oh, macht jetzt immer Spaß. Und jetzt würde ich sagen, machen wir auch noch gleichzeitig eine demokratische Abstimmung für das nächste Gewinnspiel. Also, das geht jetzt folgendermaßen. Da hole ich mal ein Blatt her. Also, wir haben jetzt die Wahl und ihr entscheidet bitte und ich, wir nehmen hier die Telefone ab und machen eine Strichliste. Entweder das Gewinnspiel beinhaltet deutsche Schlager, also so wie Roland Kaiser und so, oder Deutsche Welle, das ist so in der Richtung Peter Schilling, das macht Spaß und so weiter, Markus, ja, oder Aktuelles. Also entweder Schlager, Deutsche Welle oder Aktuell. 0138 8000. I want something great. I want something that nobody's ever done before. Let's get busy. DJ. Ladies and gentlemen, follow me. Ruf mich bitte an. Wir entscheiden jetzt ganz demokratisch. Feel free to explore the passages of rhythm. I pulled my gun once, I pulled my gun twice, I pulled a trigger to your head cause it is nice.

So, dann schon mal entschieden. Aktuelles. Aktuelles hat die meisten Stimmen. Nächste Gewinnspiel wird aktuelle Songs beinhalten. Game on Spawn! Das war stark! Yeah. Ein echter Ohrwurm! Everybody! 1:24 Uhr. Hallo, Nachtdrammer! Hallo, Blondies! Hallo, Kelly! Irgendwie stinkt mir das langsam. Ach, Kelly, mach dir nichts draus, wenn die dich immer hänseln, weil du blond bist. Hä? Ah? Komm, sag was. Weißt du, hin und wieder macht sie mich echt stolz. Genau, siehst du. Und Bud, Bruder, was sagst du dazu? Tja, man ist nie zu blond zum Dazulernen. Einer fällt ihm auf. Moment mal, was geht denn hier ab? Was für eine verrückte Party ist das eigentlich? Oh, der Wahnsinn! Sie wollen nie das, was sie sagen. Der Verstand wabbelt, ist es nicht so? Der Wahnsinn. Abschalten verboten. Hey, hier läuft ja eine Wahnsinnsparty. And I want my favorite DJ to give everybody the word. Der Wahnsinn. Immer am Rande des Abgrunds. Der Wahnsinn. Well, everybody's heard about the bird. Was wird denn das hier, hä? Nicht aufs Klo gehen. War genügsamer. Jetzt kommt die Werbung. I want it all. Dieser Samstag ist pures Adrenalin. Genau, Charlie 2000 ist unterwegs. Pausenlos. Adrenalin pur. Hey! Und zwar heute Samstagabend in der Stadthalle in Indingen, das am Kaiserstuhl. Aber für alle, die das zu weit ist, in Speyer, im Musikzirkus Clownhaus. In Indingen Einlass 20 Uhr, in Speyer 21 Uhr Einlass. Weil im Clownhaus geht es ja bis 5 Uhr früh. Und im Elsass sind wir auch, und zwar in Westhofen bei Straßburg und in Hochfelden bei Hagenau. Und da lade ich alle ganz herzlich ein, die Die neuesten Songs werden immer gemacht, so wie hier. Aber auch Stimmung. Und Erotik? Hey, wer weiß. Eine Woche später, am Freitag, den 13., am kommenden Freitag, den 13., da schwanken ja schon fürchterliches. Da sind ja noch ein Sabelstein. Das ist bei Bad Teinachnee Kalf im Württembergischen. Und in Gündlingen, das ist wiederum Kaiserstuhl. Und in in Sausenheim bei Grünstadt. Zwischen Ludwigshafen und Kaiserslautern. Hallo Pfalz, Charlie 2000 kommt. To win some money so I can pay some bills. What a retail value. A lot of money, please. Is coming. Sack. And you can count down the days. A big payoff. From the station that rocks the docks. And yes, Radio Regenbogen. I can't get no sleep. I can't get no sleep. Nur in 33 Minuten. Radio von hier, Radio, Radio Regenbogen. Charlie 2000. Auf geht's in die Endrunde. Herzlich willkommen zur brutalsten Störung und hier Ihre Bestrafung. Charlie ist wieder auf Sendung. Oh, Charlie. Beschloss 1987, das Denken aufzugeben und sich ganz der Musik zu widmen. Läuft über Autobatterie. Die Teilnehmer bitte Aufstellung nehmen. Denn gleich gibt's tolle Preise zu gewinnen. Wir suchen wieder 5 in der Briten. Und jetzt die große Superchance, Leute. Macht mit und gewinnt. Because I can do it in the mix. 0138 8000. Zwei. Hey, kann's dann losgehen. Versuch. Unser Gewinnspiel. We'll be right back. mal, deck mich heute zu mit Faxen, echt. Muss ich alle noch bringen, ne? Immer noch Gewinnspiel, nebenher ein paar Grüße, perfekt. Wir sitzen hier seit Stunden, um euch zu erreichen. Ein Geburtstagskind, wer ist denn das? Den Dennis, ein Geburtstagsgruß senden können. Es grüßen seine Feuerwehrkameraden aus Dannstadt, Schauernheim. Michael, Tanja, Gernot, Heiko, Matthias, Matthias, Kai, Dirk, Hans, Jürgen. Nächstes. Melanie, mein Papa hat heute Geburtstag. Bitte grüße ihn. Sein Name Peter Immert. Er wurde 38. Und ich soll noch die ganze Bagage grüßen, die noch dabei hat. Komm, dann machen wir jetzt den Geburtstagsjingle. 1, 2, 3, zack. Wo ist es denn? Moment mal, hier, ja. Happy Birthday für alle, die sonst auch Geburtstag haben. Grüß den Freund Sven aus Schonach. Ihr erlaubt, dass ich nebenher ein paar Wachse durchmache, sonst komme ich nicht mehr rum nach Schönach. Hintergrund immer noch Gewinnspiel. Was ist hier? Computerscheune. Thomas, warum gehen Blondinen, wenn sie frieren, in die Ecke, weil es dort 90 Grad hat? Das kenne ich ja was anders. Thomas, zwar ist mir das letzte Woche passiert. Ein schöner Tag, komme ich zu einer Blondine ins Haus, sitzt die doch tatsächlich auf dem Heizkörper. Dann sagte ich, du, es ist doch warm genug, wieso sitzt die hier auf dem Heizkörper, frierst du? Und dann sagt sie, nee, das war ganz anders. Gerade eben war der Installateur da. Der hat gesagt, die Heizung leckt. Nein. Ruhe, hier ist unser Gewinnspiel. Gewinnspiel, aber ich muss immer noch Faxe machen nach Drummer. So, hier faxt dir Timmy aus Pforzheim. Er hört jeden Freitag zu, grüßt Uli, Sven, den Bestimmer, Stefan, Windy, Wolfi, Niki, Livia, Cindy, Lilly, Jenny, Jens, Alexandra, Rentschland, Nickel, Toni, alle Nachtschwimmer, alle Blondies. Nächstes Fax. Grüßen alle Nachtschwimmer vom SF Steinberg, besonders Steffi und Yasi, die heute super mitgespielt haben. Von Oliver. Grüß auch uns. Hallo Charlie, der Harald aus Sindelfingen. Wieder super Sound heute. Kommt heute noch Mr. Präsident? Nein, reicht mir nicht. So, nächstes Fax. Moin, moin. Seid gegrüßt von Murat aus Eschelbronn. Grüßt Freundin Simone. Sie wird 16 Jahre um 0 Uhr. Also das war vorher. Da ist jetzt schon die Flasche Sekt geöffnet. Dann grüßt er noch Mike, Jan, Marco und Erik. Und uns. Nächstes, Steffen aus Ketsch. Ich grüße alle Nachtschwärmer aus der 9B, der Febel-Gymnasium Schwetzingen. Nächstes Fax, Markus aus Oberhaus. Das ist Bad Säckingen. Ich hoffe, du nimmst dir heute mehr Zeit für Faxe. Ich möchte die Doris Mösch, den Theo Schulze, den Kaspar Villinger oder Villiger und den R grüßen. Katharina Schlegel aus Lörrach. Ich teste mein neues Modem am Computer und hoffe, es klappt. Ich grüße meinen Freund Daniel Schraner, meine beste Freundin Birgit Steinecker aus Basel in der Schweiz. Ich habe eine Frage, gibt es den Song Paradise Sex auch auf CD? Jawohl. Und ich möchte noch die Manuel und die Mizi grüßen. Von Dussel, woher? 06142 Vorwahl. Immer noch Gewinnspiel. Hier faxt der Peter aus Schopfheim. Ich möchte ganz herzlich den Adrian, den Daniel, den Kobi, Klammer Hans Jakob grüßen. So. Blondies, komm, sag mal die Telefonnummer durch von uns, Kelly, bitte. 1-800-Reißverschluss zu. Oh, das ist unsere Kelly. Was? Das ist deine Schwester. Stellst du deine Hohlbirne immer der Vakuumforschung zur Verfügung? Nein. I know just what you say. Newspeak. Ja, okay, 1.52 Uhr. So, das müsste jetzt reichen. Aber jetzt habe ich noch ein letztes Fax hier. Oh, das ist ja was ganz Interessantes. Hallo, Radio Regenbogen-Team, ich grüße euch. Bitte sendet mal einen Gruß an die Brautleute Ingrid und Dieter Stichel aus Weiler bei Sinsheim, die heute am 7.6. heiraten. Ich hoffe, dass wir noch 100 Jahren die Hochzeitsfotos wiederholen. Bis bald, Fotograf Miro aus Hilsbach. El, das klingen doch bei dir wieder alle Alarmglocken. Da wird geheiratet. Heirate niemals. Ja. Heirate niemals. Das ist nur gut für die Frauen. Das ist von Frauen erfunden. Die finden einen Kerl zum Heiraten, dann stehen sie ihm seine Jugend, seine Lohntüte und seine Träume. Dann wird der Arsch immer breiter. Dann kratzt du ab. Dann wird der Arsch wieder schmaler, dann kommt der nächste Typ dran. To this conclusion. Das sind die Ansichten eines Schuhverkäufers. Also jetzt nochmal 0138. 8000. Nonstop. Ruf an. Telefonschnell. Ruf an. Ich bin heiß. Was wird denn hier gespielt? Hä? Jetzt anrufen. Ruf mich jetzt gleich an. Ja. Rittenstrolch. Darf ich auch mitmachen? Ja. Wir werden es dir schon beibringen. Jetzt anrufen. Hallo, hier ist 0190, dreimal die 6, Paradise Telephone Sex. Ich bin Michelle und ich habe 3 geile Angebote für dich. Möchtest du vielleicht Gay Sex hören? Falls ja, sag einfach 1 oder weiter. Weiter! Dann möchtest du vielleicht Tierschen, Tiersex hören? Falls ja, sag einfach 2 oder weiter. Ey, weiter, ey! Möchtest du vielleicht meinen Sex